ein kurzer Blick, ein Schritt nach vorn und doch zurück. Was war nun los? Hab dich gebraucht. Ich bin jetzt hier, bist du es auch. Wenn wir uns sehen, werde ich verstehen, was wird passieren. Die Einsamkeit, sie macht sich breit. Ich brauche Zeit, dich zu verlieren. Doch du bist nicht du. Du bist nicht du. Doch du bist nicht du. Du bist nicht du. Warum drehst du uns hier die Stimmung an? Licht aus. Sport an. Werbung. Hau den Lukas. Nagelbalken, Baumstammsägen. Oktoberfest im City Center Kiel. Samstag, 27. Oktober ab 10 Uhr. Fassanstich, bayerische Spezialitäten. Ab 13.30 Uhr Oktoberfestmusik mit Gustl. Und um 17.30 Uhr Live-Musik mit Tom und Andy. Das Oktoberfest im City Center Kiel. Samstag, 27. Oktober ab 10 Uhr. Präsentiert von Sparkasse Hanauer Land im City Center Kiel. Jetzt bei Lotto Baden-Württemberg. Den Klassiker 6 aus 49 und die Neulotterie Eurojackpot können Sie ab sofort auch online spielen. Unter lotto-bw.de. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelier Spinner ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelier Spinner. In Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelier Spinner. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr.

Good time, good time. Carly Rae Jepsen on Tyler Cruz. Und ich sag nochmal Hallo Nachtschwärmer. Willkommen. Ja, servus, grüezi und hallo! Freitag, Hitradio Ruhr. Let's go to the beach, let's go get away. Say, say, what they gonna say? Have a drink, click, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'm with all of my money, go for it. I'm with you. Ja, kurz vor halb acht. Hier geht's mit Power ins Wochenende nach Schwärme. Opern Gangnam Style. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. We are the crowd, we're cut coming out. Got my flash. Genau. Kalle, ist deine Frau durch die Schlammpackung schöner geworden? Fragt der Kumpel. Ja, anfangs ja. Aber dann begann das Zeug abzubröckeln. Ja. Aber nein, ja. Mutti, wie lange bist du schon mit Vati verheiratet? 10 Jahre, mein Kind. Und wie lange musst du noch? Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Oh, Charlie. Close your eyes, feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Scooter, alles da drin. Back to the family,

a roll with him, a heart that we will be. A little gambling and it's fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. The champagne, take a little trip down my lane, my girl. While you know, every night I will feel alright. I can tell you this, girl, that's my world. Not change, I'm not rearrange, hey, girl. I'ma tell you this shit, that's my word. I'm here, say you want come kiss this girl, 'cause you miss this. That's what I heard. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten? Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Auf was? Richtig. Hallo Kinder, ich bin der böse kalte Winter und... Jetzt wird Ihr Winter ganz harmlos mit dem Peugeot Wintercheck. Wir prüfen alle winterrelevanten Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie haben die Top-Auswahl an günstigen Winterrädern und Originalzubehör. Der Peugeot Wintercheck. Für alle Marken. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Nix los im Kinzigtal? Die Hitradio Ohr Partynacht kommt nach Haslach, Hausach und Wolfach. 17 Partys in 17 Locations. Die Hitradio Ohr Partynacht Kinzigtal. Rock, Funk, Blues, House, Rockabilly. Livebands und DJs die ganze Nacht. Kostenloser Bus-Shuttle und Programm auf hitradioohr.de. Die Verlage von Das Telefonbuch fragen nach. Eine Frage zur Literatur. Wissen Sie, welches Buch Jahr für Jahr das meistgelesene in Deutschland ist? Keine Ahnung. Muss aber ein Bestseller sein. Das ist es. Das Telefonbuch. Deutschlandweit jährlich über 41 Millionen regelmäßige Nutzer. Das Telefonbuch. Online, mobil und natürlich als Buch. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Oh ja, wir waren jung und ausgelassen. Haben gescherzt, geredet, geweint, gelacht, im Sommer auf der großen Terrasse gechillt. Und ich habe sogar meinen Mann hier kennengelernt. Und jetzt erzählt mir meine Tochter von ihrem Capo. Ich denke, da sollte ich unbedingt mal wieder hin. Bistro Cappuccino Toscana, im Herzen von Gengenbach. Damals wie heute, Teil meines Lebens. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Für uns deutsche Marktforscher hat jede einzelne Meinung Gewicht. Auch Ihre. Sollten wir Sie fragen, welche Medien Sie zum Beispiel gerne nutzen? Dann machen Sie mit. Mit Ihren Antworten helfen Sie dabei, Radio, TV, Zeitungen und Zeitschriften oder auch Internetangebote noch besser zu machen. Selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Ihre deutschen Marktforscher. Sag Ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Offenburg. Für Hausbesitzer, die nach einem modernen Heizsystem suchen, gibt es ab sofort ein Rundum-Sorglos-Paket für ökologisches Heizen und Sparen. Alle Vorteile dazu erfahren Sie in der E-Welt beim E-Werk Mittelbaden. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, La, Kehl und Achern. Heute Abend, Codex Club in Achern. Ja, es wird am Wochenende, es geht wieder ab, es geht wieder rund nach Schwemmer. Ja, und in Codex geht's natürlich ganz richtig rund. Heute am Freitag ist Pumpkin Party, Kürbisnacht. Wer mit einem Kürbis kommt, der hat 5 Euro Freiverzehr je Stück, aber maximal nur 3 Stück bis 24 Uhr. Und der größte, schwerste Kürbis wird prämiert mit einer Flasche Wodka 07. Alles bis 24 Uhr. Und dann ist da noch was, das Oktoberfest wurde verlängert. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Freitag die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Also. Mit Birnbaum Holerstand ist alles, was Oktoberfest ist, ist da auch wieder. Morgen und übermorgen. Codex Club in Aachen. Also, die Stände sind noch da. Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben, mit Krause und Dosen werfen. Das gibt's alles noch. Freitag, Samstag, heute und morgen. Und dann kommt morgen Samstag dran, Nachtschwärmer. Da ist die Massengeburtstagsparty. Alle, die im Oktober Geburtstag hatten oder noch haben, erhalten 25 Euro Freiverzehr morgen Samstag. Ist das klar? Bis 1 Uhr ist das gültig. Ausweis bitte nicht vergessen. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. Auf 3 Floors wieder DJs und Musik ohne Ende. Ihr wisst Bescheid? Codex Club in Aachen. Connection complete. Das ist ein Codex Oktoberfest Spezial. Ja. Okay, und da kommt der Mittwoch, Nachtschwärmer. Mittwoch, das ist ein Tag vor Feiertag, 31. Oktober, Halloween im Codex. Verkleidete bzw. Angemalte, die sich ein bisschen Mühe gegeben haben, hässlich auszusehen, bekommen 10 Euro Freiverzehr. Außerdem gibt es eine Go-Go-Horror-Aktion. Am kommenden Mittwoch, Einlass 22 Uhr, im Codex in Aachen. Und der liebe Charlie ist nämlich auch unterwegs am Mittwoch. Und zwar, das wisst ihr ja, im Lauinger in Malsch. Lauinger in Malsch, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Aus der Offenburger Gegend, das sind normal treten dort nur Tanzkapellen auf, Nachtschwärmer. Also da läuft viel Fox. Das ist von Süden kommt, kurz nach Rastatt. Einlass 21 Uhr und jetzt sind die Leute ziemlich früh da. I like to move it, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Feel the night, kill the lights, feel it under your skin. That's why I keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Yes.

This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out. Ja, super, das war Bon Jovi und Michael Jackson jetzt gerade. Wir haben gleich 20 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Nachtschwärmer Halloween steht vor der Tür. Ich versuche jetzt musikalisch mal hinzubekommen. Und da hilft mir einer. John Carpenter, der Meister der Halloween-Filme. Macht Spaß? Ja, Sir! Now ready for takeoff. Na, dich rein? Sir, ja, Sir! Extinguish your cigarette. Gib's zu! Sir, ja, Sir! Once upon a scary Halloween, when hoot owls hooted and hound dogs howled, four excited kids were getting ready to go trick-or-treating. It was almost dark, and they had on their scariest Halloween. Halloween costumes. Suddenly, the doorbell said. They ran to the door, and sitting there was a giant jack-o'-lantern. Like I do it, when I do it, dog, I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, put your drinks down. Don't want y'all sloshing your drinks out all over that. Your cheek blouse ain't nothing but a swallow in it anyhow. Still me, I just changed the sound to the other one I had, just swapped it out. Switch. Kept something in the background, cause you know the song, but you can do it with the background. I'm gonna let a mama work for me, make a play, I wanna spend some money. I don't really like spending money, but you do what you do and do it well. I'm gonna have all that body you got that dance go so hot. You working at, you talking at, you looking at, like a clock. Show off that body you got that dance go so hot. You working at, you talking at, you looking at, like a clock. You never see something strange. Ich habe ihn jetzt eingehend ins Gebet genommen, mein Freund Erl. Größter Damenschuhverkäufer, ihr kennt ihn ja. So kann er nämlich mit der Kundschaft ja nicht umgehen. Also wirklich, das ist ein unmöglicher Fall. Da verlierst du sämtliche Kunden. Das kannst du nicht machen. Überredet, was soll's? Habe ich dich überredet? Ja gut, freut mich. Ich habe einen Plan. Was für ein Plan? Oh nein, das, deine Pläne, die kennen wir ja. Peggy, was meinst du? Der Spruch erinnert mich stark an unser Sexleben. Ja, das war auch mal ein Plan, hä, Herr? Ein unmöglicher Fall, nachts schon mal mit diesem Schuhverkäufer. Hier geht's ins Wochenende. Ladies and gentlemen, this just in. There will be country line dancing music played here tonight. Now, back to the party. Gib Küsschen. Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. And this how we gon' do it. Dale! One, two, three, four, uno, dos, tres. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Rumba. Crystal Waters und Petball. Petball. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß hier. Das dürft ihr nicht verpassen. Das Special am Freitagabend bei Bye.

Ja, das ist ja super. Und das Oktoberfest wurde um eine Woche verlängert im Kodex. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Freitag die ganze Nacht. Opa Gangnam Star. Kodex Club in Aachen. Connection complete. Na Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz den Topsen aus dem Kodex Club Aachen. Ja. Kodex Club in Aachen. Morgen Samstag im Kodex. Geburtstagsparty, Massengeburtstag. Und zwar alle, die im Oktober Geburtstag haben oder noch oder gehabt haben oder noch haben, so muss ich sagen, bekommen eine 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das gültig, morgen Nachtschwärmer. U18 bekommen nur 15 Euro. Ja, das wird ein Stinken. Okay. Wieder Musik in drei Floors. Es geht richtig ab. Und auch wieder Oktoberfest-Spezial extra im Kodex. Kodex Club in Aachen. Connection complete. Alle Spiele, die wir kennen, mit Nagel und Pfeilbude, Maßkrug schieben, mit Krausi, Dosen werfen. Das alles heute und morgen im Kodex in Aachen. Juhu! Lass mir doch mal Ruhe. Dann kommt dann noch der Mittwoch nach Schwärmer, weil Donnerstag ist ein Feiertag, hä? Und Mittwoch ist nämlich Halloween. Verkleidete oder die etwas sich Mühe gegeben haben, sich irgendwie Farbe zu geben oder Halloween oder hässlich auszusehen, bekommen 10 Euro Freiverzehr. Am kommenden Mittwoch. Außerdem ist eine Gogo-Horror-Aktion. Die Gogos sind ganz horrormäßig drauf. Lasst euch überraschen, Nachtschwärmer. Das ist super. Und ich bin übrigens am selben Tag, am Mittwoch, im Lauinger in Malsch. Guckt auf meine Seite charlie2000.de, da steht's. Das ist keine reine Disco, das ist das Spiel normal Tanzkapellen. Aber das hat der Stimmung keinen Abrat zu tun. Ü25 mit Charlie 2000. Yes, rocks! Ja, ja, ja. Jetzt rockt's richtig. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm a king of rock, there is none higher. Some of your MCs to call me sire. To vote my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party and come correct. Orchestra on time and rhyme connect. Got the right to throw you and your elect. Another rapper can't stand it, but give us respect. Yeah. Da waren jetzt einige drin, ne? Yay! Rock Time Heavy Metal! Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah! Ja! Voll das Radio! Is my key, philosophy, be freed by me, just needs infinity. Trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity. Eine Spezialversion von Agouron. 20.31 Uhr, es ist Zeit. Die doofe Witze-Ecke. Genau, ich lach schon vorher. Ja, wollen wir mal sehen. Nachschmarrn, was ist der Unterschied zwischen einem Impotenten, einem Frigiden und einem Senilen? Gut, der Impotente will, aber kann nicht. Der Frigide kann, aber will nicht. Und der Senile kann, weiß aber nicht mehr, wie es geht. Der Arme. Haben wir noch einen? Ja. Ein australischer und ein deutscher Bauer, der zufällig aus dem Kinzigtal war, haben sich getroffen und ein bisschen Austausch gemacht über die Landwirtschaft und das Land. Fragt der australische Bauer, habt ihr auch Kängurus in Deutschland? Sagt Kinzigtaler, was ist das? Ja, das sind Tiere, die auf dem Schwanz sitzen. Darauf der Kinzigtaler, ach so, ja, die heißen bei uns Filzleis. One, two, three. Ja, das ist der Power ins Wochenende nach Schwärmer. People of the world and every nation. Das war beeindruckend. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Alles klar. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. It's Friday. Nadine는 따스러운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따스러운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 때가 되면 완전 미쳐 Gangnam Style. What the fuck? Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Super hot, hä? Psy und David Guetta. Ja! 20.36 Uhr nach Tremor. So, ich habe mich an die Kelly rangemacht. Ich möchte jetzt ihr Agent sein. Ihr Agent. Kelly, was meinst du dazu? Ja, aber ich bin noch der Star, oder aber ist er nicht? Absolut. Jolly weiß das nicht, dass ich die Familie ist sowieso für das letzte Halt, ja? Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Hier ist ihr Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. Spezial-Mesh-Up, eh? Spice Girls und Beastie Boys. Dran an der Kelly. Wir gehen jetzt zur Arbeit dann, Kelly, ja? Arbeit ist ein Hammer. Gott sei Dank bin ich hübsch und hab damit nichts am Hut. Oh nein, das geht schon los, ha? Oh, jetzt sehe ich schwarz. Ich auch, ja. Jetzt machen wir ein Spezial. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal gebracht nach Tremor. Euromir. Aus den 90ern, das ist damals vom Europa Park rausgekommen, diese CD. Projekt Euromir.

unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an. Und freust dich auf dein Bad. Von Pfeife und Mai. Der Traum von einem perfekten Bad fängt schon bei der Planung an. Deshalb erfahren Sie in der Ausstellung von Pfeife und Mai in Offenburg alles über Bäder, Fliesen und Lichtdesign. Von Pfeife und Mai. Aus Liebe zum Bad. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Nachtschwärmer, da geht's wieder rund. Heute nämlich am Freitag Pumpkin Party, Kürbisnacht. Und verlängertes Oktoberfest, beides. Also Kürbis und Oktoberfest, das passt da wie die Faust aufs Auge. Für jeden Kürbis, den ihr heute mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr, maximal 3 Stück bis 24 Uhr. Der größte und schwerste Kürbis wird prämiert mit einer Flasche Wodka 07. Ja, da bin ich gespannt. Da, da, da, da, da. DJ Rockhound, DJ Funky D. Und DJ im kleinen Club. 80er. DJ habe ich hier keinen stehen, weiß ich jetzt nicht. Ja, heute Freitag. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Freitag die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz, den Stopsen aus dem Codex Club Aachen. Codex Club in Aachen. Und wieder die Stände sind immer noch da. Da gibt's ja Wettnageln, Pfeilbude, Maskrugschirm mit dem Krausi. Ich mach's mit Echo. Krausi. So. Und? Was noch? Ah, Dosen werfen. Ja, genau. Das ist einfach super, Nachtschwärmer. Da wird's euch nicht langweilig. Dann morgen Samstag, Geburtstagsparty. Alle, die im Oktober Geburtstag haben oder gehabt hatten, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist die Sache gültig oder wer U18 ist, erhält nur 15 Euro. Ja, das ist Samstag und natürlich auch wieder Oktoberfest. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wenn's so richtig kracht, da ist die Hölle los. Und die Mann und Zorn hier im Samstagnacht, morgen Nacht. Was ist die Musik, Fiedel, dass wir uns um mehr Leben geht? Weil Samstag noch... Hier an Codex geht's ab, Nachtschwärmer. Hey, ja! Codex Club in Aachen. Kommenden Mittwoch, 31. Halloween. Verkleidete, angemalte, 10 Euro Freiverzehr. Gurkos mit Horror, Aktion. Mittwoch, 31.10. im Codex in Aachen. Ja, nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Hey, guys! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby. Wow! Ja, ich, Charlie 2000, bin auch unterwegs am Mittwoch, den 31. im Lauinger in Malsch. Lauinger ist normal ein Tanzlokal, da spielen Tanzkapellen. Bei mir ist keine dabei, aber ich werde euch trotzdem zufriedenstellen, hoffe ich. Es läuft viel Fox nach schon mal, aber auch Rock, ein paar neuere Sachen natürlich auch, ganz klar. Freestyle, wie sich's gehört. Einlass 21 Uhr, Lauinger, Mass.

up to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Die sich noch zugeschaltet haben. Willkommen! Das wurde aber auch allerhöchste Zeit, dass du das beste Radio hörst. Und wie? Du schaltest um. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Auf, Ohr, um Ohr. Leute sagen zu mir. Mit Chasey und scheiß auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AZ. Yeah, ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von mir aus. Sind auch heimlich, geb ich einen Blick auf Frauen wie Easy. Okay, das mit den Chicks tut mir leid, das war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Dina? Und sie schreit, ich sei easy. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib easy. Ja. Yeah. Und wenn sie heiraten will, und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, er schießt. Doch das würde ich mich nicht trauen, man, das weiß ich genau. Denn davor hau ich ab, dass sie run away wie kann. Easy, easy, easy. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen? Am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Easy. Yeah. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air. Easy, und wer easy. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist easy. Alles easy, alles easy. Ach, ein echter Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl einen Knick in der Akustik. Logo, ne? Radio Big noise playing in the street. Gonna be a big bang someday. You got mud on your face. Yeah, yeah. It's the boy, Mr. Chris. Bin abgelenkt, der Schuhverkäufer regt mich wieder auf, nach Trevor. Hier geht's bauermäßig ins Wochenende. Geh weg, du Feigling. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, vor 30 Jahren. In the air. She on the jock, huh? Now stop where we in spot. Booty move away like she on the fly. With a drink, I got to know. Top jeans, tattoo, cause I rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no Lennon or Zeppelin. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean Electric Lady featuring Snap, Kelly Clarkson und so weiter. Schwämme, alles da. Boom, boom, akalaka, laka, boom. Radio DJ, let it roll, get bold. Ein affengeiles Programm. Hi. Sweet Home Alabama mit Kid Cudi. Bitte an mehr Schaffe Nachtschwänge.

alle Geburtstagskinder des Monats Oktober, also die schon hatten und die noch haben werden im Oktober, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion. Ausweis nicht vergessen. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. 3 Dancefloors sind wieder offen. Es geht wieder ab nach Schwärmer. Morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und da gibt's wieder Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krause und Dosen werfen. Maß ist jetzt ohne Ende, Bier oder Wodka Energy, wie auch immer. Ja, Samstagnacht. Club in Aachen. Mittwoch, 31.10., Tag vor Feiertag, Halloween. Verkleidete, Angemalte und so weiter. 10 Euro Freiverzehr. Gogos mit Horroraktionen und so weiter. Mittwoch, 31.10., vergesst das nicht, nach Trevor. Aber auch eins dürfen nicht vergessen, ich bin am Mittwoch, den 31. im Lauinger in Malsch. Das ist von Offenburg aus gesehen, kurz nach Rastatt, der B3 entlang. Der Lauinger ist ein Tanzlokal mit normal mit Kapellen, mit Gruppen. Aber ich lege allein auf diesmal und es läuft aber auch viel Fox, viel Deutsch, Rock, Freestyle und so weiter. Aber auch Neues, ja! Ü25 Party mit Charlie 2000. Ihr wisst Bescheid, nach Schwärmer, ja! Zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! Kurz vor halb zehn. Action ins Wochenende. Weg mit der Langeweile. Ab geht's. Auf geht's. Oh. Raus mit der Antenne. Einfach nur dran. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. Reach out, touch faith. Was meinen wir dazu, ha? Tippage Mode mit da drin. Affengeil. Sollen wir uns mal ein bisschen den Blondinen zuwenden? Ja, komm auf. Warum wechseln die Blondinen die Windeln ihres Kindes nur jeden Monat einmal? Ja, ganz einfach. Weil da drauf steht, bis 20 Kilo. Das ist zu hart. Diggy diggy bong, diggy bong. Okay, nächste Blondine. Und zwar hat er sich beworben als Busensternchen in Hollywood. Ich war gestern zu Probeaufnahmen in Hollywood und musste den ganzen Tag reiten auf dem Pferd. Und, hast du die Rolle bekommen? Ich nicht, aber das Pferd. Dankeschön, hallo Blondies, dankeschön. Danke sehr. 5678. Ja, das ist so schön. Alors on danse. Yeah. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus. Seulement quand c'est fini, alors on danse. Am Freitagabend. Wie geht's euch noch? Schon mal alles klar? Bei mir nicht. Da gibt's wieder Diskussionen ohne Ende mit dem Schuhverkäufer. Oh, ist furchtbar, jetzt fehlt mir das Geld. Im Bandi-Haushalt wird es jetzt drastische Kostenreduzierungen geben. Das hören wir jeden Tag, meine ich. Du musst halt noch was dazu verdienen oder irgendwas musst du ja machen. Oh, was für ein der Kerl. Guck mal, dass so ein Job. Guck mal in der Zeitung da. Vielleicht findest du einen Zweitjob für dich. Irgendwo auf dieser Welt muss es doch einen Menschen geben, der weniger verdient als ich. Muss es wirklich ein Mensch sein? Guck in der Zeitung, du findest was. Komm mal her. Ein pakistanischer Kameltreiber verdient mehr als ich. Ja, und höchstwahrscheinlich riecht er auch viel besser. Gefahren. Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Klar. Every day.

In drei Floors wieder Dancing. Ihr seid voll bedient, wenn ihr kommt nach Schwärmer. In Codex in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Samstagnacht, wenn's so richtig kracht, da ist die Hölle. Ja, am Samstagnacht. Und die Madeln zorn ihre Wadeln, dass die Freude groß. Ja. Yeah. Sagt die Musik, Fiedel, dass wir von Sonne erleben. Oktoberfest. Eine Woche verlängert den Codex. Codex Club in Aachen. Dann kommt dann noch der Mittwoch, der 31. der kommende. Das ist nämlich ein Tag darauf, Feiertag. Da ist Halloween. Halloween im Codex. Halloween. Verkleidete, angemalte und so weiter. 10 Euro Freiverzehr. Gurko-Horroraktionen. Kommender Mittwoch. Wie erwähnt. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only just... Aber ich bin auch unterwegs am Mittwoch am kommenden und zwar im Lauinger in Malsch. Wow! Das ist ein Tanzlokal, das treten normal Tanzkapellen auf. Allerdings mit DJs, die in der Pause immer machen. Aber ich bin allein ohne Kapelle am kommenden Mittwoch Ü25 Party mit Charlie 2000. Charlie 2000. Noch gefährlicher. Let's go, go. Every once in a great while. Ladies and gentlemen, please welcome. Now quick, give me a fat beat. He's rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Heads up, there's suddenly we all got our heads up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby Tonight, Donna Summer mit Asher. So freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. DJ Radio, the hardest beats with the hardest DJs. We're self-important nihilists. I am the god of hellfire. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Du hast mich. Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? No, I didn't know that. Would you like an egg? Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was round with Jesus Christ at his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. There are stars, there are superstars, and there are legends. Thank you. Donna Summer mit Funky Town. Absolut Kult ohne Ende. 22:06 noch, Trevor. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen bei Charlie 2000. So Leute, eigentlich ganz geil hier. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir alle mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Wo sind die Feierschweine? wollen wir trinken. Wir trinken ein. Wir trinken ein zwei. Heute ist die Happy Hour. Wir trinken drei. Umschalten. Jetzt kommt die Werbung!

3, Dancefloors geöffnet. Es geht voll ab nach Schwärmer. Ihr wisst Bescheid. Genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und auch wieder Oktoberfest mit Wiesenspielen, Wettnageln, Pfeilbude, Maskrugschi mit Krausi und Dosenwerfen. Lass mir doch mal in Ruhe. Okay. Dann kommt noch ein Tag dazu, Nachtschwärmer. Am Mittwoch, der kommende Mittwoch, weil Donnerstag Feiertag ist. Halloween. Halloween. Verkleidete, angemalte 10 Euro. Freiverzehr. Kommende Mittwoch. Gogo Horror Aktion und so weiter. Ja, nicht vergessen, ich bin am kommenden Mittwoch im Lauinger in Malsch. Habe schon oft genug gesagt, das wisst ihr ja schon jetzt nach Schwärmer. Mehr Infos unter codex-club.de. Action! Action! Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schulfrist ist abgelaufen. Der Action-Fighter. Are you ready to Radio Show exklusiv? We'll be right back. 22.26 Uhr. Tja, mit diesem Spezialnachtschwimmer-Mix grüße ich den Alex nach Kappel, ich glaube Grafenhausen, kann das sein? Ja! Und natürlich auch alle anderen Nachtschwärmer und alle, die gerade auch bei der Arbeit sind. Männer unterhalten sich über den ihren bevorstehenden Mallorca-Urlaub. Dann fragt der eine den anderen, hey, wie viele Kondome nimmst du denn mit? 20 oder und du? 17. Ja, wieso? Das ist eine blöde Zahl. Wieso gerade 17? Ja, mehr habe ich nicht drauf bekommen. Der zieht sie alle auf einmal an. Ja, er zu ihr, wäre schön, wenn du ein bisschen geil wärst. Sie zu ihm, wäre geil, wenn du ein bisschen schön wärst. Danke, das genügt. Noch nie war Angst so schön. Radio. Das wird ein heißer Herbst. Sag ich doch. Tja, da geht's mal richtig ab hier, hä? Ja. Das ist doch mal cool, das ist doch mal so richtig Endstufe. Du hast doch einen an der Waffel, Robert. Robert! Tanz des Terrors. Yes, Lea Radio. Maximum. Take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. You gotta keep them separated. One way. Corona, und so weiter. Weltklasse, 22.35 Uhr zwischenzeitlich. Schwärmer. So, ich habe hier ein technisches Problem. Manchmal geht der Ton nämlich weg. Ich glaube, bei mir, ihr hört es vielleicht gar nicht so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mal den Earl gefragt, ob er mir helfen kann. Earl. Da unten hängt ein Draht weg. Guck mal da unten. Ich guck mal da. Earl, da hängt ein Draht weg. Am Mischpult. Kannst du mal nachschauen? Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler mache. Komm, schau mal. Earl, spiel bloß nicht wieder mit dem Schalter rum. Peck, im Gegensatz zu vielen deiner anderen Geräte braucht das keine Batterien. Ja. Ja, Peggy. Genau. Scheiße, was macht der Schalter wirklich? Pass auf, Earl. Zieh mal an den blauen Draht. Ich will sehen, was passiert. Gut, okay. Oh. Da blitzt es. Da ist Strom drauf. Oh, Earl, pass auf. Genau, was ich dachte. Ja, da ist Strom drauf. Jetzt die Finger weg, aber. Komm jetzt, Al, ruf einen Elektriker an. Das mache ich nicht. Nur weil so ein Typ sagt, er wäre Elektriker, heißt das noch lange nicht, dass er mehr Ahnung hat als ein Durchschnittstyp. Als ein Schuhverkäufer, meinst du? Das ist unmöglich. Das mache ich nicht. Nein, du gehst jetzt weg. Ich muss nur noch rausfinden, wo die letzten paar von diesen Drähten hingehen und... Seltsam. Ich sehe mein ganzes Leben im Zeitraffer. Und sowas passiert doch nur kurz bevor... Jetzt verschüttelt er sich. Danke, Al, danke. 30 seconds to go. Ciao, we play a game. Listen to this. Jetzt hauen wir rein. Sich erholt. Hat sich verschüttelt am Strom. Ha? Das ist was für Männer und nicht für Weicheier. Ah, du bist ein Mann. Aha. Ach, Fehlmann, da habe ich jetzt eine kleine Genugtuung. Ha? Ich hab ihm sogar mal eins auswischen. Nein, das machst du nicht. Ihr seid ja meine Spezialfamilie, ganz klar. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Tanzen. Give me a funky ass bassline. Okay. Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming. Okay. All right. Now, our next record, you be a disc jockey. Disc jockey. Disc jockey. Es kann nur ein geben. In the mix. Bassline.

15 Euro. Auf drei Floors gibt's wieder Dancing. Es geht wieder voll ab nach Drama. M-Codex in Aachen. Also vergesst den Samstagmorgen nicht. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, und da gibt's wieder Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit einem Crazy. Dosen werfen? Ein Riesenspaß. Da wird's niemand langweilig nach Schwärmer. Lass mir doch mal in Ruhe. Juhu! Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis ich... Ja, immer freitags ab 19 Uhr bei Hitradio hier. Und alles live. Und ich bin am Mittwoch... den 31. im Lauinger in Malsch. Bitte das nicht vergessen. FM Stereo, FM Stereo. Und am Mittwoch, das habe ich vergessen, ist im Codex natürlich Halloween Party. Wer verkleidet kommt, 10 Euro Freiverzehr. Oder angemalt, wie auch immer. Je hässlicher, je besser. Es ist ja Halloween am Mittwoch. Party Alarm. Ja, wir haben längst erkannt, Gigi D'Agostino. Der war ja im letzten Jahrzehnt bei uns im ehemaligen Charlies und im Om. Jetzt habe ich gedacht, ich habe Ruhe vor dem Erl, jetzt kommt sein Sohn. Ach, das ist sowieso. Der ist dann noch Jungfrau mit 17, das darf wohl nicht wahr sein, ne? Bud Bundy. Ich habe Miss Piggy nackt gesehen. Ja, aber ich habe dir ja was versprochen. Du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Genau, das habe ich gemacht. Wo geht man mit einem Mädchen hin, das Masern hat? Festhalten, jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime. Take me home. The last that ever she saw him, yeah, baby. Carried away by a moonlight shadow. The past unburied and mourning. Carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night. Yeah, yeah. Far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight. But you could have tried how to push through. Und dann lassen wir noch kurz unseren Radiokritiker, den Oliver Kalkofe, zu Wort kommen. Das Ganze war übrigens aus der Serie Senden ohne Hirn. Heute die Rubrik Witze ohne Pointe mit Männern ohne Hose. Humor, ja, der aus dem Bauch kommt, zusammen mit dem Mittagessen. Auf so hohem Niveau, dass es einem selbst mit Leiter noch schwerfällt, überhaupt die Stammtischkante zu erreichen. Dankeschön, Herr Kalkofe. Puff Daddy and a Family featuring the Locks, Lil Ken, it's all about the Benjamins. All music. All music. All the time. Infamous Radio. Radio. Radio. Mud. Hier ist Hit Radio. Einfach näher dran. Allen ein schönes Wochenende. Einen schönen Feiertag dann. Bis kommenden Freitag. Besuch mich bitte auf Facebook Charlie 2000 in Buchstaben geschrieben. Und klick mich an, dass wir Freunde werden wollen oder gefällt mir. Don't you give me your love? Don't you give me your heart? und sagt tschüss. Genau, gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Katrin Wolf. Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi ist in einem Prozess um Steuerbetrug und Schwarzgeldkassen schuldig gesprochen worden. Ein Mailänder Gericht verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 4 Jahren, 3 davon wurden ihm aber erlassen. Berlusconi ist außer sich. Das Urteil ist politisch motiviert, nicht hinnehmbar, schimpfte er. Dass ein genereller Straferlass von vor einigen Jahren seine Schuld auf 1 Jahr Haft mindert, ist nur Kosmetik. Am Ende wird er jedoch wohl kaum ins Gefängnis wandern. Seine Anwälte können nämlich 2-mal in die Berufung gehen, bevor das Urteil rechtskräftig wird. Und in dieser Zeit wird der Prozess wegen Verjährung vermutlich ad acta gelegt. Es geht um erheblichen Betrug, sagte der Richter heute. Berlusconi habe zusammen mit seinen Mediaset-Managern beim Verkauf von Filmrechten den Fiskus geprellt, um mehrere 100 Millionen Euro. Aus Rom, Claudia Wächter. Die Bundesländer sind sich beim Thema Energiewende offenbar einig geworden. Es gebe die Bereitschaft, eigene Ausbauziele bei erneuerbaren Energien im Interesse einer nationalen Lösung abzuändern, sagte Thüringens Regierungschefin Lieberknecht. Bislang gelten die unterschiedlichen Interessen der Länder als Hauptproblem bei der Energiewende. Die Ministerpräsidenten waren gestern und heute bei Weimar zu Beratungen zusammengekommen. Das Zittern in den deutschen Opel-Werken geht weiter. Nach monatelangen Verhandlungen konnten sich Geschäftsführung und Arbeitnehmer nach Gewerkschaftsangaben noch nicht auf eine gemeinsame Strategie zur Sanierung einigen. IG Metall-Chef Huber sagte, Ziel sei, die Schwächephase des europäischen Automobilmarktes zu überbrücken und dabei die Beschäftigung an allen Standorten langfristig zu sichern. Opel will jedoch